Manchmal teilen Menschen ihre Gesinnung ganz deutlich mit. Make America Great Again, I Love Bernie oder Don't Tax Me, Bro. Das steht auf T-Shirts von Amerikanern, die die Künstlerin Susan Barnett dokumentiert hat. Neben solch überdeutlichen Stammessymbolen auf Kleidungsstücken, Aufklebern und Plakaten gibt es auch indirekte, die erst im Kontext entstehen. Der afroamerikanische Footballspieler Colin Kaepernick kniete sich beim Abspielen der Nationalhymne hin, um für die Bewegung Black Lives Matter zu demonstrieren, also gegen Rassismus und Polizeiwillkür gegenüber Afroamerikanern. Republikanern erschien das wie Vaterlandsverrat. Als die Firma Nike ihn später für einen Werbespot engagierte, entfachte das den Zorn konservativer US-Amerikaner, die sich daraufhin dabei filmten, wie sie ihre Nike-Schuhe auf dem Grill verbrannten und das Firmenlogo von ihren Socken abschnitten. In den USA gingen aber auch die Turnschuhe anderer Marken in Flammen auf. Als sich der Sportartikelhersteller New Balance positiv über Trumps kompromisslose Ablehnung des Transpazifischen Handelsabkommens TPP geäußert hatte, verbrannten Wähler der Demokraten ihrerseits ihre Turnschuhe und posteten Bilder und Videos in den sozialen Medien mit dem Slogan »Not my president«. Auch Nahrungsmittel können zu Gruppensymbolen werden. Die Schokoladenmarke Toblerone, für viele Schweizer ein nationales Heiligtum, hat sich im Jahr 2018 als Halal zertifizieren lassen, also als ein für Muslime erlaubtes Lebensmittel. Die Firma hat damit auf einen schnell wachsenden weltweiten Markt an Halal-Produkten reagiert. Obwohl Rezeptur wie Herstellung der Schokolade unverändert blieben, sahen aufgebrachte Twitterer in der Zertifizierung ein Zeichen der Islamisierung und verkündeten, dass sie nie wieder Toblerone essen würden. In den USA ist etwas Ähnliches mit der Restaurantkette Godfather's Pizza passiert, als deren CEO Herman Cain im Jahr 2011 sich in den Vorwahlen als Präsidentschaftskandidat der Republikaner bewarb. Danach besuchten deutlich weniger Demokraten die Restaurants. Wie diese Fälle zeigen, liegen moralische und physische Verunreinigung in der Wahrnehmung vieler nah beieinander.